NDR Info. Das Hörspiel. Steve Jobs von Alban Lefranc. Aus dem Französischen von Christian Driesen. Der Meister der Meister und die Meditation. Sie haben Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt unter 5%. Der Meister der Meister und die Struktur. Ihr stürzt in andere hinein. Ihr tretet in sie rein. Sie sagen, trifft Leute, zeigt Interesse. Darüber gibt es ganze Bibliotheken. Seid euch einander ein Rollstuhl. Schiebt euch einander den Rollstuhl auf dafür vorgesehenen Wegen zu festgelegten Zeiten. Damals brachte mich alles und nichts zum Entgleisen. Eine Stimme, ein Stromkreis, ein Arsch, als ich 19 war, ein Himmel, ein Musikstück, ein Körper in zu großer Nähe. Ein schlecht designter Toaster brachte mich zur Weißglut. Alle unlogischen und schlecht konzipierten Produkte. Und dann habe ich die Struktur entworfen. Ich kreiste um die Idee vom Himmel, die Idee vom Toaster, die Idee vom Arsch mit 19 Jahren. Ich bin über, durch, hinter den Dunst der Wirklichkeit gelangt. Ich habe den Zufall, die Treffen auf dem Campus abgeschafft. Die Schenkel auf dem Rasen, die schlecht designten Toaster, alles, was Gefahr läuft, jederzeit auf der Netzhaut kleben zu bleiben und euch, weiß Gott, zur Weißglut zu treiben. Ich konzentriere mich auf einen Punkt. Ich lasse ihn nicht los. Es ist zwar nur ein Punkt in der Brust, aber wenn ich ihn verliere, dann bin ich erledigt. Ich lasse ihn nicht los. Ich verbarrikadiere ihn. Ich ziele auf diesen Punkt mit allem, was ich habe. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt vereinheitlicht. Ich bin das Einheitsmaß der Revolution. Ich bin der Eichmeister der Welt. Ich habe alle Minimaloptionen abgekratzt. Anzug, Krawatte, Restaurant, Farbe der Strümpfe, Vornamen von Freunden. Abgekratzt, abgekratzt diesen Optionskram, der dir das Leben unmöglich macht. Dem Verlangen eines Blickes, der auf uns ruht, lässt sich nicht widerstehen. Alle Blicke, die auf uns ruhen könnten, müssen abgeschafft werden. Kleiner, hörst du zu? Findest du es interessant? Schreibst du mit? Eigentlich habe ich einen Sohn. Oder zwei. Die ihrem Vater zuhören. Die Interesse zeigen, die wissen, dass es wichtig ist. Dave, bringen Sie mir Kinder, die meine sind. Setzen Sie sie mir hier auf ein Kissen. Klein, schon ganz klein, als ich einen Körper hatte. Das Kind da, wie alt ist das, Dave? Zwischen 6 und 7 habe ich damit begonnen, über das Leben der großen Männer zu lesen. Luther, Emerson, Muhammad Ali, Washington, Hitler, Stalin, Pol Pot, Henry Ford, Howard Hughes. Er kann noch immer nicht schreiben. Alle. absolut alle, haben gemein, dass sie die Minimaloptionen aus ihrem Leben verbannt haben. Ich habe das Leben rationalisiert. Ich habe die Welt korrigiert. Bringen Sie das weg da, Dave, das Kind. Der Alltag, das ist der Feind. Punkt. Da schleicht sich der Schrecken auf heimtückische Weise ein. Der Schrecken. Punkt. In die unverdächtigen Falten eines jeden Tages. Unverdächtigen Falten. Punkt. Welche Straße, welches Restaurant, welches Gericht? Fragezeichen. Was essen Sie gerne? Fragezeichen. Alles. Hauptsache, es ist immer das Gleiche. Ausrufezeichen. Man kann sich nicht vorstellen, wie George Washington zwischen zwei Gehrücken zögert. Punkt. Und das aus gutem Grund. Doppelpunkt. Er hatte definitiv jenen Gehrock gewählt, den er bis zum Schluss tragen würde. Punkt. Sie können das ausformulieren, Dave. Die groben Züge haben Sie, schicken Sie den. Sie haben Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt unter 5%. Wenn du ein für alle Mal gewählt hast, schwarzer Rollkragenpullover, Turnschuhe, New Balance, Brille, John Lennon, Levi's, Mick Jagger und schwarze Socken, dann willst du nicht mehr, dass man dich nervt. Du willst nicht mehr, dass man deine Entscheidungen in Frage stellt. Du willst nicht mehr, dass man irgendeinen Scheiß an deine Maschine anschließt. Eine Maschine! Meine Maschine ist meine Maschine. Nein. Das öffnet sich nicht. Da kommt man nicht rein. Hörst du? Ja, mit dir spreche ich. Lass mich ausreden. Ich werde nicht zulassen, dass sie den Code knacken. Es ist ein integriertes System. Genau. Man integriert, man fragmentiert nicht. Ganz einfach. Das hat sich seit Beginn des Unternehmens nicht geändert. Genau. Es ist dasselbe Prinzip. Es ist in sich geschlossen. Es ist rund. Es ist perfekt. Es ist absolut einfach. Es ist die Einfachheit selbst. Es ist die Kunst in ihren Kinderschuhen. Niemand kommt auf die Idee, Raphael zu verbessern. Naja, für mich ist es das Gleiche. Es ist genau das Gleiche. Und die können mich mal. Ja, genau, du hast richtig verstanden. Ich mach sie fertig vor Gericht. Das kannst du denen mal sagen. Ja, schick sofort eine Mail an die ganzen Hurensöhne. Ich mach sie fertig. Keine gütliche Einigung. Ihre Eier auf einem Spieß, danke. 20 Millionen Maschinen auf dem Globus gehorchen meiner Struktur. Keine Krabbe in keinem Körper kann die Struktur meiner Maschinen ignorieren. Und dann wird eine Ratte zur Währungseinheit. Der Meister der Meister und der Chirurg. Guten Tag. Ich stelle mich nicht vor. Wer sind Sie? Freut mich, Dr. George Fisher. Ich werde nicht lange auf Ihrer Station bleiben können, denn wie Sie wissen, leite ich ein Unternehmen, das den höchsten Börsenwert seit Hiroshima besitzt. 600 Milliarden Dollar nach dem letzten Stand. Vorige Woche habe ich aufgehört zu zählen. Sagen wir einfach, ich habe ein paar Verpflichtungen, die nicht aufgeschoben werden können. Zehntausende Leute arbeiten für mich und hunderte Millionen leben für meine Struktur. Massen, ja. Sie machen sich ja keine Vorstellung, das lässt sich nur schwer begreifen. Heißhungrige Massen. Wäre ich Sie, ich könnte das wohl kaum verstehen. Ja, denken Sie, ich kann in 3 Tagen wieder draußen sein, Dr. Fischer? Oder sagen wir eher 4. Ja, eher 4. Ich gebe Ihnen gerne 4. Abgemacht, 4. Es handelt sich doch wohl nur um eine teilweise Entfernung der Bauchspeicheldrüse, oder? Sollten Sie Zeitung lesen, Dr. Wiefer, dann werden Sie zweifellos wissen, dass ich persönlich nicht wirklich an die Existenz einer Bauchspeicheldrüse glaube, wie Sie es nennen, Sie und Ihre Kollegen und ziemlich viele andere. Denn das ist viel zu unlogisch, ne? Und schlecht gemacht. Aber sind Sie sicher, dass man sie nicht ersetzen kann? Ja, ich habe wohl verstanden, dass ich auf Ihre Station kommen muss. Man hat mir erklärt, es müsse in einem medizinischen Umfeld operiert werden und so weiter. Ich habe mir die Bilder von den Zimmern angesehen. Als erstes müssten die Lampen ausgetauscht werden, wenn Sie wollen, dass ich zu Ihnen komme. Aber nicht nur das. Der Raum ist ganz grauenhaft, in Segmente unterteilt, als befände man sich in einem Schlafwagen, ja, in einem Bus. Ein Bus von L.A. nach Sacramento, du meine Güte. Ein Bus voll mit kleinen, roten Vorhängen an den Fenstern. Ein widerwärtiger Bus. Ein Bus voll mit armen Leuten und Eiter. Du meine Güte. Kontaktieren Sie Dave. Der wird Ihnen die Pläne für den Meditationsraum schicken, der mich immer begleitet. Meine Firma wird natürlich für alle Unkosten aufkommen. Und wenn ich wieder weg bin, können Sie den Raum besichtigen lassen. Sie können sagen, The Man of the Year im Time Magazine wurde hier behandelt. Ich freue mich wirklich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen, Adam. Sie haben einen schönen, festen Händedruck. Man spürt die Ernsthaftigkeit der Arbeit. Ich kenne das. Ich kann es spüren. Ich kenne die Menschen. In Palo Alto kann ich jeden Angestellten meiner Firma grüßen und mich nach seinem Hund, seiner Frau, seinem Rasen erkundigen. Ich kenne sie alle. Mitsamt ihren Geburtstagen. Eine kleine Übung, zu der ich mich zwinge. Das gefällt mir. Wir werden gut zusammenarbeiten. Ich habe viel Erfahrung im Umgang mit Menschen. Das ist meine Frau Lorin. Sie wird Ihnen, sie wird mit Ihnen die Behandlung überwachen. Sie hat sich im Internet schlau gemacht. Sie hat alle verfügbaren Daten in einer intentionalen Struktur zusammengetragen. Wissen Sie, was eine intentionale Struktur ist, Aaron? Wissen Sie nicht? Ich habe ein Team darauf angesetzt, das wird Ihnen weitestgehend behilflich sein, Ihre Entscheidungen zu rationalisieren. Meine Frau wird Ihnen zur Hand gehen, was die großen Linien meiner Behandlung angeht. Lorin, Isaac, Lorin, Sie sehen schlecht aus, mein Lieber. Sie essen zu viel Fleisch. Oh, bitte entschuldigen Sie mich, den Anruf muss ich annehmen. Ich bin gleich zurück. Es war mir eine Freude, Ihre Bekanntschaft zu machen, Herr Professor Fleischer. Wir sehen uns später. Ich bekomme doch bestimmt eine Vollnarkose. Hören Sie, William, ich habe vollstes Vertrauen in Sie. Sie sind meine rechte Hand in dieser Sache. Erledigen Sie das. Hauen Sie rein. Der Meister der Meister und seine Freunde. Dave hat mich verraten. Und Bill, Steve, Pat und Ken. Ich erinnere mich an alles. An Jonathan, Mike und Albie. Ich sah, wie sie daran dachten, ohne daran zu denken, noch bevor sie daran gedacht haben. Ich spürte ihr Verlangen, den Geschmack, den Geruch, den Drang, meine Maschinen zu verraten. Ich spürte, wie sich diese miesen kleinen Schlampen von mir losreißen wollten. Scott, Robert, Elisabeth. Ich kann sie sehen! Ich kann sie hören! Sie finden mich unausstehlich. Sie beweinen ihre Wunden. Sie hören auf meine Feinde. Ich durchschaue sie. Ich kenne sie. Ich hocke auf ihrer Schulter, wenn sie ihr Gift versprühen. Jede kleine Einzelheit rufe ich mir ins Gedächtnis. Immer und überall. Bill, Steve, Pat und Ken. In meinem Krankenzimmer trage ich diesen Packen Erinnerungen mit mir herum wie unleugbare Steine. Jonathan, Mike und Albie. Während der Vollnarkose kauere ich ein weiteres Mal auf ihn herum. John, Jana und Rhea. Sie haben Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt unter 5%. Da bin ich nun. Aus dem Bett gehoben, lebendig wie durch Zauberei, lebendiger als je zuvor lebendig. Du weißt doch, ich habe es dir oft gesagt, du kennst mich, du weißt, wie ich bin. Ich bin immer noch derselbe. Ich mag Menschen, weißt du? Ich bin nicht nur Programmierer, das ist alles. Ich muss mich ja wohl nicht dafür entschuldigen, dass ich Menschen mag. Ich bin neugierig. Ich will wissen, was sie machen. Wissen, wie sie leben. Das hat mich schon immer fasziniert. Für mich sind alle gleich. Das weißt du. Ich bin offen. Ich gehe auf alle zu. Ich unterhalte mich. Also ich höre vor allem zu. Wenn ich einen Jungen oder ein Mädchen auf einer Party sehe und sie allein sind, dann spreche ich sie an. Ich kann sie einfach nicht so allein stehen lassen. Ich frage sie nach ihrer Geschichte. Ich höre zu. Ich unterbreche nicht. Ich habe es ihr schon oft gesagt. Weißt du, mir ist aufgefallen, dass die Leute vor allem das Bedürfnis haben, dass man ihnen zuhört. Wenn sich die Leute gegenseitig nur ein wenig mehr zuhören würden, dann gäbe es nicht diesen ganzen Hass, diese Spannungen. Wenn die Leute miteinander sprechen und sich zuhören würden, dann gäbe es weniger Krebs. Das ist sicher. Es ist vor allem ein Problem des Egos und des Zuhörens. Wenn die Leute einander mehr zuhören würden, anstatt vollkommen mit sich selbst beschäftigt zu sein, dann gäbe es nicht diese ganze Gewalt. Ich rede mit den Leuten hinter der Kasse, mit meinem Dealer, mit meinem Yogalehrer, mit meiner Putzfrau, mit Unbekannten im Park auf einer Bank. Ich höre ihnen so lange zu, wie nötig. Ich hake nach. Ich stelle Fragen, um besser zu verstehen. Wenn ich das Gefühl habe, es hilft, dann gebe ich ihnen Ratschläge. Manchen empfehle ich Psychoanalyse, anderen Zen, Buddhismus oder Musik machen, Gras. Auch das ist nicht schlecht. Das kann helfen. Ich habe immer ein kleines Tütchen bei mir. Das ist die schlimmste Version eines Freundes, die mir seit langem in den Sinn gekommen ist. Schweig. Du existierst nicht. Ich habe mich entschieden, aufzuerstehen, um bei Stimulant Central zu arbeiten. Ich gründe einen neuen Kontinent. Besser noch als eine Religion, ein ununterdrückbares Bedürfnis. Was ist der Taifun? An Schrecken gegen den Menschen, wenn er seinen Spaß haben will. Stimulant Central wird die Leere füllen. Bald schon gibt es keine Leere mehr, sondern nur noch volles, rundes, überperfektes. Meine Maschinen werden uns mit Sperma und Speichel übergießen. Endlich werden wir in der Lage sein, an unserem eigenen Arsch zu lutschen. Die Wirbel geschmeidig gemacht durch die Perfektion der Oberflächen. Endlich! Vollständig! Autonom! Ich ordne die ganze Welt ins Stimulant. Ich versammle Töne, Gerüche und sämtliche Landschaften auf einer handtellergroßen Fläche. Es ist eine ermüdende Arbeit, die von mir verlangt, dass ich am Leben bleibe. Es ist ein sehr schmaler Tunnel, durch den ich mich mühsam zwänge. Aber am Ende des Schlauchs, welch Glück, welch Licht. Ich hätte gern, dass du zurückkehrst, um dabei zu sein. Aber wehe, du heulst rum! Sag mir nicht, ich sei dein bester Freund und du würdest kurz vor einer Depression stehen. Erzähl mir nichts über deine Frau, deine Kinder, deinen Krebs oder deine Lähmung. Meine Zeit ist knapp. Und ihr, die ihr alle die Zeit bewohnt, es ist gut, dass so viele von euch zeitgleich mit meinen Maschinen die Zeit bewohnen. Doch trotz all meiner Bemühungen fällt es mir schwer, euch Leben einzuhauchen. Ich rufe euch ins Leben. Ich schaue euch aus Leibeskräften an. Ich stelle euch Fragen. Wie geht's? Wie nennt ihr euch? Ich zeige Interesse. Aber sobald ich euch den Rücken zukehre, seid ihr verschwunden. Ihr verflüchtigt euch wie eine Pfütze in der Sonne. Ist äußerst lästig heutzutage, diese Manie der Menschenkinder an allen Ecken und Enden zu verschwinden, wenn man sie nicht im Auge behält. Und trotzdem mag ich sie. Wenn sie da sind, Wenn Sie sich ein bisschen einbringen, kümmere ich mich um Sie. Ich frage Sie, und Sie, junger Mann, junge Frau, was machen Sie? Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit, Ihrem Tagesablauf. Erzählen Sie mir, was Sie bewegt. Welche Musik hören Sie? Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Wann sind Sie meiner Struktur zum ersten Mal begegnet? Doch ohne Vorwarnung sind Sie auf einmal verschwunden. Ich würde Sie gerne rufen, aber Sie haben keine Namen mehr. Ich suche kompaktere Menschen, die nicht beim kleinsten Luftzug weggeweht werden. Im Grunde mag ich die Fetten, die Schweren, all jene, die mit ihrem ganzen Gewicht auf dem Boden lasten. Nicht diese miesen, kleinen, abgemagerten Schlampen, die sich sofort in Luft auflösen, sobald man sie anhaucht. Sie haben Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt unter 5%. Very thin. Very, very, very thin. Meine Struktur ist intelligenter als diese ganzen verstopften Körper. Schöner und sicherer, unfehlbar und stumm. Was ist? Wo ist das Problem? Mir geht's besser. Ich strenge mich an. Ja, ich will, dass alles gut läuft. Dass die menschlichen Wesen existieren, zumindest ein wenig. Genug, um meine Maschinen anzuschalten und zu frohlocken. Ich nehme mir die Zeit, um sie anzuschauen. Diese aberwitzigen Körper zwischen all den Maschinen und sie schwitzen. Ich schaue sie an. Ich nehme mir die Zeit. Ja, ja, warum nicht? Mir geht's besser. Ich strenge mich an. Schau mal. Ein menschliches Wesen. Ein Bruder, eine Mutter, ein Nachbar, der verratene beste Freund. Verratener bester Freund, ich freue mich, dass ich dich verstehe und dass du mir gehörst. Komm herein, setz dich. Ich bleib liegen. Ich bin, wie sagt man, ich bin nicht erschöpft. Oh nein, aber ich habe keine Lust aufzustehen. Hey, du siehst krank aus. Frisst du immer noch deine abscheulichen Burger voller Mist? Du glänzt vor Fett. Wenn mich die Lust überkommen würde, Gott behüte, Fleisch zu essen, dann würde ich dich mit einer meiner Maschinen in Scheiben schneiden. Dieser Duft da, oh, dieser Geruch, was ist das? Ich rieche nichts. Ach komm schon, los, streng dich an. Vielleicht kommt er von meiner Möhrendiät. Wenn der Geruch dich stört, denk einfach daran, dass die Farbe beim Abgang ganz schön ist. Orange, wie ein Sonnenuntergang auf der Golden Gate. Aber du lenkst mich ab mit deinen Körperfragen. Das hier wird sehr überschätzt. Das hier ist leer und uninteressant. Das hier existiert nicht. Ich habe das hier besiegt. Du redest zu viel. Du hast immer schon zu viel geredet. Spiel mir lieber das Spiel, das ich so gerne mag. Nein. Aber ja doch. Du hast Lust, mir eine Freude zu bereiten. Und es besteht die Gefahr, dass wir uns so bald nicht wiedersehen. Also los, du darfst anfangen. Mach schon, beeil dich. Ich bin mit meiner neuen Erfindung fertig. Bitte, bitte, darf ich sie dir zeigen? Bitte. Hör zu, ich habe keine Zeit. Du siehst doch, dass ich mitten in einer Aufsichtsratssitzung bin. Ich rede mit meinen besten 17 Beratern darüber, welche Strategie wir in 10 Jahren entwickeln werden. Bitte. Ich zeichne die Pläne für meine Yacht. Ich versuche, ohne jede Hilfe meinen Darm zu entleeren. Komm schon, bitte. Nein, nein, nein. Ich kann dir nicht all deine Launen durchgehen lassen. Aber ja doch. Glaub mir. Gut. Einverstanden. Weil du mein bester Freund bist. Worum geht's? Du hast 2 Minuten. Sie haben Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt unter 5%. Hier, guck mal. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das ist total hässlich. Das ist ein Kasten, mit dem man in der Zeit reisen kann. Nein, das hast du schon mal gemacht. Finde etwas anderes. Aber nein. Niemand von mir. Du hast mich nicht richtig verstanden. Ich übertreibe nicht. Du kannst dich in die Vergangenheit oder in die Zukunft versetzen. Das ist eine Revolution. Weißt du, solche Sachen sind heutzutage gang und gäbe. Jeder im Valley macht sowas. Die Leute sind viel mehr daran interessiert, die Gegenwart in der Hand zu halten und sich gegenseitig überwachen zu können. Nicht doch. Schau mal, du kannst hier drücken oder da. Das Prinzip ist aus einem Buch von Planck, die Ewigkeit durch die Gestirne. Die Materie und ihre Kombinationen sind begrenzt und alles, was existiert, hat bereits existiert. So wiederholt sich die Geschichte an verschiedenen Punkten im Universum und seit dem Nicht-Anfang der Welt wird Cäsar tagtäglich von 22 Messerstichen niedergestreckt. Alles hat schon stattgefunden. Die Zeit beschreibt einen Bogen. Es reicht zu wissen, an welchem Punkt der Wiederholung man sich befindet. Das ist jämmerlich. Du begreifst es einfach nicht. Du bist mit den Gedanken woanders. Du solltest dir ein bisschen mehr Zeit nehmen und genauer hinschauen. Was ist denn das für ein Avatar von neuem Freund? Hast du wirklich geglaubt, ich würde dich mit dieser Erfindung wieder in mein Team aufnehmen? Du bist mit dir zufrieden. Du schwitzt nur so vor Selbstzufriedenheit. Und das riecht man auf einen Kilometer. Das ist gar nicht. Das ist grauenvoll. Hier. Ich werde deine Maschine kaputt schlagen. So grauenvoll ist sie. Verdammt nochmal. Tu das gut. Danke. Du bist mein großer, mitfühlender Idiot. Aber ich mag dich trotzdem. Ich lasse dich nicht sofort verschwinden. Ich möchte mich gerne anvertrauen. Sollte nicht etwas außen vor bleiben? Etwas, das nicht Teil deiner Maschine wäre? Durch den Urschrei, die schleimlosen Diäten, den Sinnesverlust, dieses Ding, von dem er mir gesagt hat, es befinde sich am Grunde meines Unterleibs in der Nähe der Leber oder der Lungen. Gut, abgehakt. Wie? Abgehakt? Anscheinend wurde gestern Nachmittag eine teilweise Entfernung vorgenommen. Sie haben meinen Körper geöffnet und so getan, als gäbe es etwas da drin. Das Chirurgenteam hat vor Freude geweint. Alles ist wunderbar ausgegangen. Außer diese Lampe auf dem Nachttisch, die war der blanke Hohn. Ich musste sie erst zerschmettern, damit sie eine hinstellen, die der Struktur mehr entspricht. Ich habe eine E-Mail an meine Angestellten geschickt. Ich fange morgen wieder an zu arbeiten. Ich habe eine neue, dünnere Struktur im Sinn. Eine vollkommen durchsichtige Maschine. Wusstest du, dass bei den Zugvögeln die linke oder rechte Gehirnhälfte abwechselnd schlafen kann? Dass sie ihren Flug im Schlaf fortsetzen? Ich habe ein Team darauf angesetzt. Ich war sehr erschöpft die letzten Monate. Ich muss viel aufholen. Der Meister der Meister und die Kinder. Was ist ein Kind? Wozu dient ein Kind? Ich habe mich oft gefragt, wozu ein Kind dient. Ich habe natürlich so manche auf der Straße beobachtet. Auf dem Weg zur Schule, nach der Schule, auf dem Nachhauseweg. Lärmende, zänkische, unlogische Trauben. Schlecht designt, schlimmer als Toaster von Molinex. Ich habe mich gefragt, wozu das wohl dienen könnte. Ich erinnere mich nicht daran, ein Kind gewesen zu sein. Sicher, warum nicht? Ich auch, ganz bestimmt, wie die anderen, in gewisser Weise, wenn man so ich will. Ich bin wahrscheinlich ein Kind gewesen, bevor ich der Erfinder des smartesten Telefons wurde. Aber ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich daran keine Erinnerung habe. Da ich nunmehr die Welt vereinheitlicht, die Farben vereinfacht und die Ecken und Kanten abgerundet habe, kann ich wirklich nicht erkennen, was Kinder da drin zu suchen hätten, mit dem Rasseln ihrer ungelenkten Bewegungen. Ich habe viel darüber nachgedacht. Wirklich, ich sehe es nicht. Sie haben Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt unter 5%. Der Meister der Meister und der Zellenassistent. Das Prinzip der Gesundheit. Das Schweigen der Organe. Damit sich die Zellen reproduzieren können, aber nicht zu sehr. Nur so viel, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Sie erfinden Maschinen. Sie revolutionieren den Verkauf von Maschinen, die Verpackung von Maschinen, die Sprache von Maschinen. Sie revolutionieren die Logistik und die Zulieferung. Sie erfinden neue Menschen wie die neuen Maschinen. Ihre Zellen reproduzieren sich und sterben. Ihre Zellen ersetzen jene, die sterben. Sie halten sich freudestrahlend in der Hand. Meister, sie bringen sich zur Welt. Zu jedem Zeitpunkt, in kleinen, frischen Fragmenten, bringen sie sich zur Welt. Zu keinem Zeitpunkt kommt es ihnen in den Sinn, sich eine Kugel in den Mund zu schießen. Und dennoch haben ihre Zellen beschlossen, sich zu vermehren. Die Zellen der Bauchspeicheldrüse greifen auf die Leber über, bald schon auf die Niere, der Rücken, das Ohr, alle Organe durchdringen sich. Aus einem gewissen Blickwinkel betrachtet, ist es eine wahre Pracht. Diese stürmischen Küsse, diese Umarmungen der Organe untereinander. Aber das bringt sie auch zwangsläufig um. Thomas, wo befindet sich nochmal meine Bauchspeicheldrüse? Ihre Bauchspeicheldrüse, die Bauchspeicheldrüse, alle Bauchspeicheldrüsen der Welt befinden sich hinter dem Magen, tief unten im Unterleib, hier. Ich werde ihr einen Verweis erteilen. Gut so, Meister. Ihr Genesungswille ist absolut entscheidend. Doch Sie müssen Ihren Willen in eine bestimmte Richtung lenken. Wer den Tag denkt, denkt die Struktur. Wer frisst, denkt die Struktur. Und wer es nicht tut, auch. Die Struktur kann nicht fehlgehen. Anarchie existiert nicht. Man muss die Struktur dieser scheinbaren Anarchie verstehen, die meine Eingeweide in Brand setzt. Aber man muss auf die Struktur setzen. Es gibt nichts außerhalb der Struktur. Die Angst war mein Treibstoff. Meine Maschinen hatten die Aufgabe, die am tiefsten verborgenen Ängste der Menschen zu mildern. Mit diesem riesigen Vorkommen an menschlichem Schrecken habe ich unzählige Farben geschaffen. Farben, die von mir niemals jemand gesehen hatte. Ich muss schneller begreifen, als meine Zellen das tun. Warum hat sich dieser mikroskopische Teil von mir, der einem mysteriösen Punkt der Struktur gehorcht, dazu entschlossen, mich mit Chaos zu überschwemmen? Über diesen Punkt möchte ich mich nicht allzu lange auslassen. Ich mache dafür unbegrenzte Mittel locker. Meister, warum wächst Ihre Leber, wenn ich ihr ein Stück herausschneide, wieder nach? Aber nur Ihre Leber? Das ist eine alte, beunruhigende Frage. Im 19. Jahrhundert fragte man sich, was diese Leber sei, die von ganz allein wieder nachwächst. Niemand weiß, was ein Körper vermag. Die seit 150 Jahren vorherrschende Theorie fragt sich, wie die Zelle aktiviert wird. Warum erholt sich das abgeschriebene Organ? Auf welches Signal im Körper reagiert das abgeschriebene Organ, um sich zu erholen? Doch es gibt eine andere Theorie. Die Frage ist nicht mehr, warum die Zellen aktiviert werden, warum sie sich vermehren, sondern warum sie sich nicht noch weiter vermehren. Es lässt sich nicht nachvollziehen, warum die Organe wachsen, wenn man nicht versteht, warum sie nicht noch weiter wachsen. Die Frage ist dann, warum sind wir nicht alle vom Krebs befallen? Also stellt man sich negative Signale vor. Signale, die verhindern, dass sie vollkommen vom Krebs befallen werden. Signale, die ihre Organe am Wachstum hindern, gegen ihre Natur. Die Vermehrung ist zuerst da. Ich habe ein kleines Apophthegma zu diesem Thema verfasst. Sie füttern einen Sperling. Eine Katze kommt und frisst ihren Sperling. Sie sind verärgert. Die Katze hatte ganz einfach Hunger, oder nicht? Die Natur der Katze besteht darin, die Kehle des Sperlings mit einem für ihre Katzennatur absolut notwendigen Pfotenhieb zu durchtrennen. Sie akzeptieren die Katze. Sie justieren das Prinzip bis hin zur Katze. Ihr Nachbar jagt mit seinem Gewehr das Hirn der Katze in die Luft. Stückchen vom Kopf der Katze werden auf der Straße verstreut. Sie sind in höchstem Maße verärgert. Sie gehen mit den Resten der Katze zum Nachbarn. Der Nachbar reicht ihnen einen Joint. Er hat sein Gewehr gerade erst gekauft und er wollte testen, ob sein Gewehr real ist. Oder er wollte lieber eine Katze als seinen Sohn töten. Oder er hat in diesem Augenblick sein sadistisches Wesen akzeptiert. Was zählt schon ihre nicht sadistische Natur gegenüber einer sadistischen? Und Sie sollten das auch akzeptieren. Formulieren Sie das Prinzip genauer, vereinfachen Sie. Dafür bezahle ich Sie. Es ist kein Körper bekannt, in dem nichts vor sich geht. Es braucht den Begriff vom Signal, weil man noch nie einen Körper ohne Signal gesehen hat. Einen Körper ohne Hormone, ohne Lymphe, ohne Blut, ohne Drüsen. Man weiß nicht, sind es Signale, die die Ruhe stören und die Zellvermehrung auslösen, oder sind es Signale, die die Zellvermehrung hemmen und die Ruhe auslösen. Wenn die Null zuerst da ist, muss es irgendwo in einer Zelle eine Mutation gegeben haben. Eine Mutation des Codes, vielleicht infolge eines Signals. Zum Beispiel endokrine Störfaktoren in der Luft, die man einatmet. Eine Mutation, die die Zelle wuchern lässt, weil sie den Code zum Wuchern mitbringt. Genau diese Art von Zelle und keine andere. Und schon haben Sie Leberkrebs, Lungenkrebs, Magenkrebs. Wenn aber die Eins zuerst da ist, wenn die Tat am Anfang steht, dann haben Sie Krebs, weil eine Negation der Negation vorliegt. Die Verhinderung einer Verhinderung. Ihre Zellen wurden durch ein Signal an der Vermehrung gehindert. Doch dieses Signal wurde selbst blockiert. Und Ihre Zellen wuchern. Und Sie haben Krebs. Was kann man vom Tod schon erwarten? Ich werde meine Fäulnis aushungern, alle Signale abschaffen. So herrlich habe ich noch nie gefürstet. Der Meister der Meister und der Chirurg. Hören Sie auf, von meiner Bauchspeicheldrüse zu reden. Rede ich von Ihrem kadaverhaften Teint? Sie sind furchtbar blass. Hat man Ihnen das schon mal gesagt? Haben Sie es mal mit Fasten versucht? Haben Sie es mal mit einer Ruhr-Möhren-Diät versucht? Sollten Sie aber. Es ist dringend nötig. An Ihrer Stelle würde ich nicht so lange warten damit. Ich sage das zu Ihrem Besten. Eigentlich ist es mir scheißegal. Meine Dinge können Sie verrotten. Sie triefen nur so, mein Freund. Ich spreche niemals mit Triefenden. Das ist eine Regel. Wenn ich vor Alkohol, dann vor Wörtern. Ich bin sicher, dass Sie zu viel reden. Das sieht man. Nur wenige Augenblicke nach dem Aufwachen fangen Sie an zu sprechen. Davon bin ich überzeugt. Wer kein Geheimnis hat, hat keine Seele. Sie sind aufgedunsen. Wie grauenhaft, schauen Sie sich an. Wenn ich mit Wörtern, dann mit Fleisch, Ihre Haut ist fettig und gerötet, matter Augenhintergrund. Ihnen fehlt jegliche Konzentration. Für Leute wie Sie ist es unmöglich, sich zu konzentrieren. Sie haben überhaupt keinen Willen. Sie haben Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt unter 5%. Ich verstehe Sie nicht. Wie nennen Sie sie? Ich verstehe nicht, wozu die Bauchspeicheldrüse dient. Ich habe gar keine Nutzererfahrung mit der Bauchspeicheldrüse. Falls Sie nicht auf einem anderen Planeten leben, müssten Sie eigentlich wissen, dass die Kontrolle über die Nutzererfahrung zu meinem Mantra geworden ist, mein Wappen. Ich habe mein Imperium auf der vollständigen Kontrolle der Nutzererfahrung erbaut. Dave, das können Sie für die Biografie notieren. Das ist eine schöne Formel. Mantra, Wappen, Imperium. Was ist das für eine Sache in mir, mit der ich keinerlei Erfahrung habe? Diese Sache, mit der ich keine Erfahrung habe und über die niemand Kontrolle hat. Schauen Sie sich dagegen meine Leber an. Wie gut sie funktioniert. Oh ja, eine richtig schöne Leber habe ich da. Wie weich sie ist, wie sie glänzt. Wie hübsch ihr seid, wie stolz ihr seid. Schauen Sie da. Es ist der zweite Tag des Kyushu Basho in Fukuoka. Das letzte Turnier im Sumo-Ring des Jahres. Schauen Sie. Rechts, das ist Haku Usho. Links, das ist Kisuno Sato. Achtung, das geht sehr schnell. Und schon ist es vorbei. Ach so, die Leber auch nicht? Da kommt ja einiges zusammen. Dave, bringen Sie mir eine Liste mit Organen, die in meinem Körper noch verfügbar sind. Meine Milz, was sagen Sie denn zu meiner Milz? Die Milz spielt eine wesentliche Rolle für die Immunität und bei der Erneuerung der Blutzellen. Was sagen Sie dazu? Das ist schon was, so eine funktionierende Milz. Und meine Blase. Die Blase ist das Organ der Harnwege, dessen Funktion darin besteht, den von den Nieren produzierten Endurin aufzunehmen und ihn vor seinem Abfließen während des Wasserlassens aufzubewahren. Der Urin gelangt über die Harnleiter in die Blase und wird über die Harnröhre abgegeben. Das ist schön, das ist bündig. Meines Wissens kann niemand ohne Blase leben. Dave? Finden Sie junge Körper, die bereit sind, mir ihre Leber, ihre Niere zu geben. Alles, was mir fehlt. Denn es muss sein. Gesunde Körper, die mit intakter Leber nach einem Clubbesuch mitten in der Nacht auf einer Landstraße sterben. Unter der Überlastung aufgrund zehntausender Minimaloptionen, durch die sie aus der Kurve fliegen. Der Meister und die Kinder. Ich hatte einen Traum. Ich möchte ihn mit Ihnen teilen. Es ist ein einfacher Traum, wie alle grundsätzlichen Dinge. Die Straßen waren voller armer und analphabetischer Kinder, die alle wussten, wie sie mit meinen Maschinen umzugehen hatten. Am Ufer eines Flusses in Indien, weit ab von jeglicher Zivilisation. Im Schlamm und in den Lidern nahmen sie sich meiner smarten Oberflächen an. Sie berührten sie, wie im Traum, fasziniert und gekonnt wie Schlafwandler. Und ihre Finger brachten den Touchscreen zum Höhepunkt. Ich vergoss lauwarme Tränen über diese ausgemerkelten Kinder, die, ohne meinen Namen zu kennen, meine Maschinen ebenso gut verstanden wie jemand aus Kalifornien. Ich beugte mich zu ihnen hinunter. Ich sagte, I is my name. In ihrem Kauderwelsch wiederholten sie schwerfällig. I is my name, I is my name, I is my name. I is my name. Und in ihren Augen erkannte ich das riesige Verlangen, das ununterdrückbare Verlangen, ich solle ihr Papa sein. Und plötzlich war ich ihr Papa. Ich bin zu ihnen mit leeren Händen gekommen. Welch Wunder unsere leeren Hände. Ich wollte diesen doch so einfachen Traum mit ihnen teilen. Und jetzt werde ich vor ihnen in Tränen ausbrechen. Und sie werden mich nicht dafür verurteilen. Denn nichts ist einfacher und wahrer als Tränen. Sie haben Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt unter 5%. Der Meister der Meister und der Tod. Ich habe schon verstanden, worum es geht. Ich habe das Problem identifiziert. Teilen, zusammensetzen. Das ist meine einzige große Liebe. Zeigen Sie mir einen Menschen, der in der Lage ist, die Dinge in ihrer Einheit und in ihrer Mannigfaltigkeit zu sehen. Nur diesem werde ich das Zepter übergeben. Ich bin die Aufmerksamkeit selbst. Ich bin mannigfaltige Aufmerksamkeit. Ich beginne langsam zu verstehen. Ich fühle mich besser, seit ich begonnen habe. Ich sehe, worum es geht. Sie treffen keine Entscheidungen, ohne mich vorher zu konsultieren. Niemand, keine meiner Zellen. Kommt die Zeit, wo ich einen Käfer zum Nachfolger küren werde, einen schönen, stummen Goldkäfer, Fürst blitzartiger Synthesen. Keine meiner Zellen. Es gibt dieses Problem da. Siehst du? Dieses. Es handelt sich um das alte Problem von Sender und Empfänger, scheint mir, wenn man gut darüber nachdenkt. Und ich habe Lust, mir Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, sobald ich kann. Sobald ich die Einführung meiner neuen, noch viel smarteren Maschine abgeschlossen habe. Gut. Im Grunde ist die Vermehrung zuerst. Und das Erstaunlichste daran ist, dass wir nicht alle vom Krebs befallen sind. Alles wuchert und greift munter über, bis eine Rückkopplung diese Vermehrung reguliert. Es ist ein Problem elementarster Logik. So etwas wie ein Signal wird ausgesendet von so etwas wie einem Außen. Und die Wucherung hört auf. Und alles ist normal. Und es herrscht Schweigen unter den Organen. Meine Bauchspeicheldrüse hat entschieden, alle meine Organe zu ihrer Bauchspeicheldrüsenwahrheit zu konvertieren. Seid fruchtbar und mehret euch, steht auf dem Bauchspeicheldrüsenbanner. Die Leber, die Nieren, das Bauchfell, die Lungen schließen sich ihrer Sache an. Inmitten dieses Jubels fällt der Körper auseinander. Hören Sie, Sie brauchen mir nicht zu erzählen. Ich verstehe, ich kenne die Wörter. Ich habe Sie auf diesen Posten berufen. Ohne mich sind Sie nichts. Ich habe diese Firma erschaffen. Das ging von meinem Gehirn aus. Und dem meines verratenen besten Freundes. So eine Erweiterung von mir darstellt. Ich verkörpere den größten Börsenwert aller Zeiten. Alles macht Maschinen im Umlauf, hängen von meiner Bauchspeicheldrüse ab. So, ja, Sie dürfen jetzt gehen. Sie können rückwärts hinausgehen. Sie können sich das Gesicht zerkratzen. Ein Goldkäfer, in zartes Licht gefasst, in gedämpften Halbschatten. Darüber hinaus, obendrein. Außerdem, wenn man richtig darüber nachdenkt, gibt es, dass diese Apotheose, diesen Zerfall, diesen Ungehorsam, jede Sache, die eine extreme Entwicklung durchläuft, schlägt in ihr Gegenteil um. Der Übergang zum Beispiel von der Überbauchspeicheldrüse zur Nichtbauchspeicheldrüse. Wenn die Leber, das Ohr und der große Zeh umarmt von einer riesigen, verliebten Bauchspeicheldrüse versagen und zerfallen. Die Negation der Negation. Ich habe ein Team, das daran arbeitet. In 2 Jahren, in 2 Wochen haben sie die Lösung gefunden. Die Zeit existiert nicht. Der Tod existiert nicht. Jeder ist unsterblich. Jede Fertigkeit des Körpers, mein Tastsinn, den Ton leiser zu stellen, den Druck meiner Finger, das Geräusch zu löschen, mein Krebs auszuhungern, die ganze Welt, eine Verschwörung gegen die Stille. Hier in meinem Zimmer, zwischen den nassgeschwitzten Bettlaken, gehe ich weiter am Meer entlang, jeden Tag. Zwischen meinen nassgeschwitzten Bettlaken gehe ich auf dem Strand, so oft und so lange ich will. Ein friedlicher Strand in der Normandie, Möwengeschrei. Das Herz der Möwen ist groß und stark. Ein ausreichend großes Herz, um Schreie auszustoßen, die durch den Wind hindurch an dem Strand in der Normandie zu hören sind, den ich zwischen meinen nassgeschwitzten Bettlaken weiter entlang gehe. Ich mache einen Schritt zur Seite. Ich entferne mich. Ich rutsche aus dem Lichtfeld. Dave, ich verabscheue Neonlampen. Ich möchte gedämpftes Licht, Schiebewände aus Papier, Stille. Sturzbecher an Stille. Fürchte nicht den Tod, weder mit 17 noch mit 70 Jahren. Es existieren nur die Wirklichkeit und das Licht. Es gibt dieses riesige Grauen, dieses Grauen auf der Haut, dieses auf sie einstürzende Grauen, diesen Wahnsinn im Auge. Der Tod existiert nicht in dieser Welt. Wir stehen alle mit dem Rücken zum Meer. Upsi, ich sehe euch. Ja, ich sehe euch alle. Keiner eurer Bauchspeicheldrüsen entgeht mir. Zwischen meinen Bettlaken. Ich werde mich entspannen. Ich habe keine Angst. Ich weiß, was ihr denkt. Ich werde weitermachen. Ich schaue euch an. Solange ich euch ansehe, weiß ich, verstehe ich, kann ich sprechen, kann ich weitermachen. Schaut, wie gut mein Knie funktioniert. Und mein großer Zeh, was für ein Wunder, ist doch ein großer, angeschlossener Zeh, der dem Zustrom seines Meisters antwortet. Zeige all diesen grotesken Bauchspeicheldrüsen, wie gut du funktionierst, großer Zeh. Mächtig drohend, die Bestie im Dschungel, all diese Stunden am Meer, um ihm den Rücken zuzukehren, all diese Stunden zwischen den Bettlaken mit Blick auf das Meer, mit dem Rücken zu ihm, vergeblich. Vergeblich. Alle Gesten, jede Fertigkeit des Körpers, vergeblich. Unmöglich nicht zu wissen, dass die Bestie in den Bäumen lauert, im Gras lauert, seit Jahren, Jahrzehnten, von der ersten Sekunde an, mitten im Unentwirrbaren und Verflochtenen da. Da. Da! Weder Erleuchtung noch Apotheose, weder Panther noch Gepard, ein zäher Leim. Ich habe Angst. Sicher, klar, logisch habe ich Angst. Ich verstehe, ich weiß, es ist normal, ich habe Angst. Ich höre Geräusche, schreiende Geräusche, durchdringende Geräusche, das ist normal, ich habe Angst. Das schrumpft, das entweicht. Ich ahne, ich kann mich irren, ich ahne. Wir müssen verstehen, wir müssen es schaffen. Es war ein Geschenk des Himmels, am Leben zu sein und diesen Sonnenaufgang zu sehen, doch jung zu sein, war der Himmel selbst. Steve Jobs von Alban Lefranc aus dem Französischen von Christian Driesen. Steve Jobs, der Meister der Meister und seine Gespenster, Falk Rockstroh. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Steffen Jahn. Regieassistenz Eva Solloch. Dramaturgie Annette Kürmeier. Musik Julia Klompfers. Regie Martin Zülker. Produktion Saarländischer Rundfunk 2019.